Aus Anlass des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san gab es am 16. August im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang die Preisverleihung für Gewinner beim internationalen Preisschaffen von Büchern und literarischen Werken. Daran nahmen teil die Vorsitzende des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland Kim Jong-suk, die Mitarbeiter der Zentralvorstände des Verbandes der Schriftsteller Koreas und des Verbandes der Journalisten Koreas und des betreffenden Bereiches teil. Zugegen waren dabei die berühmten Persönlichkeiten verschiedener Länder, die die Bücher und literarischen Werke zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san schufen. Auf der Zeremonie wurden zuerst 15 Personen wie dem Vorsitzenden der zyprisch-koreanischen Kultur- und Freundschaftsgesellschaft, einem argentinischen Schriftsteller, dem Vertreter des Ehime-Instituts für gegenwärtige Korea-Frage in Japan die Preisurkunde und Preise verliehen. Anschließend bekamen der Vorsitzende der bangladeschischen Sungun-Politik-Studiengruppe und der Chefredakteur der weißrussischen Zeitschrift Soziale Erziehung jeweils die Urkunden für ihren Schriftsteller und für ihren Journalisten verliehen.